Von Süden, es ist Sommer in der Stadt. Der Mond lässt mich nicht schlafen, habe grad an dich gedacht. Ich schick dir meine Liebe, ganz egal wo du auch bist, weil durch dich die Welt noch schöner ist. Für dich hol ich die Perlen aus dem tiefsten Ozean. Steig auf den höchsten Berg der Erde, mal die Wolken rosa an. Flieg, wenn du willst, bis zum Grand Canyon, fang den Sonnenaufgang ein. Tu alles, um mit dir allein Herz an Herz zu sein. Mein Himmel hier auf Erden, der Mensch, der zu mir hält. Das Schicksal hat uns beide füreinander auserwählt. Und fliege ich mal zu hoch, holst du mich ganz sanft zurück. Du bist mein Halt, mein Herz, mein ganzes Glück. Für dich hol ich die Perlen aus dem tiefsten Ozean. Steig auf den höchsten Berg der Erde, mal die Wolken rosa an. Flieg, wenn du willst, bis zum Grand Canyon, fang den Sonnenaufgang ein. Tu alles, um mit dir allein Herz an Herz zu sein. Perlen aus dem tiefsten Ozean. Steig auf den höchsten Berg der Erde.